ganz aus ihrer Haut. Hat sie sich natürlich alles von mir abgeguckt. Um mich rum wird's immer dunkler, doch ich kann nichts dagegen tun. Meine Welt geht langsam unter und ich schau hilflos dabei zu. Kann mich irgendjemand hören? Als sich der Vorhang schließt, gibt es donnernden Applaus. Alle klatschen wie wild. Leider auch Benny, der vor lauter Begeisterung völlig vergessen hat, dass er den mechanischen Falken in der Hand gehalten hat. Der Falke fällt zu Boden und zerbricht in tausend Trümmer. Oh nein! Annalena weiß, wem sie den größten Dank für ihren Auftritt schuldet. Sie kniet sich vor den Thron und schaut auf die Armlehne, auf der sie ihren magischen Freund vermutet. Danke, Kaspar. Wenn du nicht mit auf der Bühne gewesen wärst, hätte ich das nicht geschafft. Kaspar wird wieder sichtbar. Aber nicht auf der Bühne, sondern an einer Säule am Rand der Kulisse. Ich war gar nicht mit auf der Bühne. Das hast du nur gedacht. Du hast das ganz allein geschafft. Annalena lächelt glücklich. Aber dann geht es auch schon weiter. Komparsen kommen gelaufen, um die Bühne für die nächste Nummer vorzubereiten. Da meldet sich Benny. Wir haben da ein kleines Problem. Als die anderen den zerstörten Falken sehen, bricht gleich wieder Verzweiflung aus, besonders bei Ida. Oh nein, musste heute alles schieflaufen? Es tut mir leid. Was machen wir denn jetzt ohne den Falken im Finale? Jo schaut Juri an, der mit einer der abgebrochenen Federn spielt und fängt an zu grinsen. Ich hab da eine Idee. Der Vorhang geht auf. Zeit für das große Finale. Kurfürst Benny sitzt auf seinem Thron und lässt sich ein paar Trauben schmecken, als plötzlich die Tür auffliegt. Räuberhauptmann Jo schlägt Wunibald in die Flucht und will gerade das Schloss in Besitz nehmen. Da tritt Adelheid aus dem Schatten und stellt sich Jo in den Weg. Mit einem Degen in der Hand und einem Falken auf dem Arm. Der Falke ist niemand anderer als der verkleidete Juri. So hat der Pinguin doch noch seinen großen Auftritt bekommen. Annalena schlägt Jo die Waffe aus der Hand und setzt zum finalen Song an. Hey Räuber, seht euch vor, was treibt ihr vor dem Tor? Hört zu, sperrt das Ohr, nehmt euch vor mir in Acht, ihr fieser Räuber. Der eingesperrte Direktor Siegmann muss in seinem Büro alles mit anhören.